19. April 1939. Achtung, Achtung, hier ist das Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung. Im festlich geschmückten großen Sitzungssaal des neuen Rathauses zu München findet heute unter Vorsitz von Reichsleiter Oberbürgermeister Karl Fiehler eine feierliche Sitzung der Ratsherren der Hauptstadt der Bewegung anlässlich des morgigen 50. Geburtstages unseres Führers Adolf Hitler statt. Die Feier begann mit dem Vorspiel zu einer nationalen Feier von Professor Karl Ehrenberg, gespielt von Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters und der Trappschen Musikschule unter Leitung von Kapellmeister Adolf Mennerich. Von den städtischen Kammerspielen im Schauspielhaus spricht Worte des Führers. Worte des Führers aus seinem Werk Mein Kampf. Im 19. Jahrhundert begannen unsere Städte immer mehr den Charakter von Kulturstädten zu verlieren und zu reinen Menschenansiedlungen herabzusinken. Noch zur Zeit der Befreiungskriege waren die deutschen Städte nicht nur der Zahl nach gering, sondern auch der Größe nach bescheiden. Die wenigen wirklichen Großstädte waren zum größten Teil Residenzen und besaßen als solche fast immer einen bestimmten kulturellen Wert und meist auch ein bestimmtes künstlerisches Bild. Die paar Orte von mehr als 50.000 Einwohnern waren gegen Städte mit gleicher Bevölkerung von heute reich an wissenschaftlichen und künstlerischen Schätzen. Als München 60.000 Seelen zählte, schickte es sich schon an, eine der ersten deutschen Kunststätten zu werden. Was die neuere Zeit zu dem kulturellen Inhalt unserer Großstädte hinzugefügt hat, ist vollkommen unzulänglich. Alle unsere Städte zehren vom Ruhm und den Schätzen der Vergangenheit. Man nehme aus dem jetzigen München doch einmal alles weg, was unter Ludwig I. geschaffen wurde, und man wird mit Entsetzen sehen, wie armselig der Zuwachs seit dieser Zeit an bedeutenden künstlerischen Schöpfungen ist. Das Wesentliche aber ist doch noch Folgendes. Unsere heutigen Großstädte besitzen keine das ganze Stadtbild beherrschenden Denkmäler, die irgendwie als Wahrzeichen der ganzen Zeit angesprochen werden könnten. Dies aber war in den Städten des Altertums der Fall, da fast jede ein besonderes Monument ihres Stolzes besaß.